Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 6, Vers 32 bis 33. Glaubt ihr, ihr hättet dafür Anerkennung verdient, dass ihr die liebt, die euch auch lieben? Das tun sogar die Sünder. Und wenn ihr nur denen Gutes erweist, die euch Gutes tun, was ist daran so anerkennenswert? Selbst Sünder verhalten sich so. Gott segne dieses Wort. Wahre Liebe. In diesem Bibelabschnitt aus dem Bibelvers, aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 6, lernen wir mehr, was nun wahre Liebe ist, also aus Sicht Gottes. Und Jesus spricht hier, wie ich gerade gelesen habe, über der Zusammenhang ist über die Feindesliebe, also unsere Feinde zu lieben. Und wichtig ist es hier zu verstehen, dass er wirklich uns auch in allen Menschen in die Herzen spricht, aber uns auch als wir, die wir Christen sind, in die Herzen spricht und uns auch dazu ermahnt, ermutigt und auch ermahnt, nicht nur uns auf uns, unseren eigenen engsten Familienkreis zu konzentrieren oder die zu lieben, die uns auch lieben, aber eben unsere Feinde zu lieben. Und Feinde zu lieben, das ist nun so eine Sache, wo, das heißt nun nicht, dass wir, wenn Leute uns Böses tun, dass wir ein Bettvorleger sind und dass wir uns das gefallen lassen. Wir wenden uns ab vom Bösen, wir sprechen ein Gebet. Ja, wir begegnen dem Bösen nicht mit dem Bösen, ja, sehr wichtig. Im Englischen, vengeance is mine, says the Lord. Also wir begegnen, wenn uns andere Böses tun, nicht mit Bösen, nein. Jesus Christus kämpft für uns und tut das für uns. Wir als in und durch unsere persönliche Beziehung zu ihm, zu unserem Herr Jesus Christus. Und es ist so, dass wenn man sich das mal nochmal so betrachtet, worauf kommt es denn an? Also wir wollen ja nicht, ja, wir wollen geliebt werden, ja, das stimmt. Aber denk mal drüber nach. Es gibt also eben auch jetzt nicht nur Feinde, Feindesliebe, wie das hier beschrieben ist, aber eben, wenn man sich wirklich um andere Menschen kümmert, also nicht um irgendwas zu erreichen oder um gute Taten zu vollbringen oder dass Gott uns mehr liebt oder dass wir denken, Gott liebt uns mehr, wenn wir anderen Gutes tun. Oder ein Spruch, oder was man manchmal hört, ist, wer anderen Gutes tut, dem widerfährt Gutes. Das ist völlig falsch. Das hat mit der Bibel überhaupt nichts zu tun. Das sind Sachen, die von anderen Menschen, Ideen, die von anderen Menschen gegeben worden sind, und das sind bestimmte Philosophien und Sachen, das hat mit Jesus Christus überhaupt nichts zu tun. Wie wir auch hier sehen, gerade wie Jesus Christus das auch beschreibt, ist es wichtig, dass wir wahre Liebe auch ausdrücken, dass wir zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt im Auto fahren, jemand blockiert uns oder nötigt uns im Verkehr oder was, und wir lassen ihn einfach weiterfahren oder wir halten dann, obwohl wir vielleicht sogar im Recht sind und unser Recht, also nun im Verkehrsrecht zum Beispiel, wir beharren nicht auf unserem Recht, ist das oft eine Sache, da können wir unseren Feind lieben. Wir sprechen ein Gebet über andere Menschen. Vielleicht sind wir für einen Moment irgendwie verärgert kurz, aber wir beten für die anderen Menschen und sagen dann, oh Mensch, ich überlege, ja, lieber Gott, lieber Jesus, hilf dem Menschen. Oh, wer weiß, was da in diesen Menschen im Herzen vorgeht, ja. Und darauf kommt es an, unsere Feinde zu lieben. Und das ist, dadurch schützen wir uns, dass eben der Teufel, der Satan, diese Gefühle, dass wir nun ja Ärgernis haben oder anderen nicht vergeben in unseren Herzen, dass er keinen Dreh- und Angelpunkt hat in unseren Herzen. Denn der Satan wird es immer wieder versuchen, Und so bietet uns Jesus Christus eben Schutz in unserer persönlichen Beziehung zu ihm und vor allem durch das, was er uns lehrt und hier auch darstellt in der Bibel, ja, vor allem in den Evangelien, was nun die Feindesliebe anbelangt. Also das ist unser Schutz, Jesus Christus unser Schutz in dem Sinne schon. Ja. Und ihr könnt noch mal reingehen, also geht mal rein ins Matthäus-Evangelium, Matthäus Kapitel 5, Vers 43 bis 48. Und da liest noch mal von der Feindesliebe. Das ist noch mal die Bergpredigt. Die Bergpredigt ist eben auch, wie gesagt, eben auch im Lukas-Evangelium, wo ich eben gelesen habe, aber eben auch da im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5. Lest noch mal nach, was unser Jesus Christus sagt zu der Feindesliebe. Und da habe ich noch einen für euch, also so eine Anekdote. Ich weiß nicht, der Herr möge mir vergeben. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber es ist so, also eine Anekdote. Da ist jetzt jemand gewesen, ist 20 Jahre ins Büro gegangen und da war der Pförtner und der Mann, der ins Büro geht, jeden Tag, 20 Jahre lang, hat er dann zum Pförtner gesagt, hallo, guten Morgen. Und der Pförtner antwortet nicht, 20 Jahre lang nicht. Und der Mann fragt sich, ja, ist ein bisschen verärgert und dann auch, aber ja, macht das 20 Jahre lang. Und dann geht er in Rente, der Pförtner ist noch da. Und auf dem Weg nach draußen geht also der in Rente geht, immer 20 Jahre lang gesagt hat, guten Morgen. Und der Pförtner nicht geantwortet hat, sagt, du, hör mal, der Pförtner, 20 Jahre lang habe ich ihm gesagt, habe ich Hallo und Guten Morgen gesagt. Und er hat nie geantwortet. Also, was hat der bloß gegen mich? Und dann sagt sein Kollege, der da mit ihm auf dem Weg nach draußen geht, sagt dann, ja, wusstest du nicht, der Pförtner hier, der schwör ich, der hat ein Hörgerät, der kann dich gar nicht hören. Ne? Also, ich bin nicht so super Witze erzähle, aber es ist kein Witz, sondern es ist tatsächlich so, dass der Mann eben, der eben rausgegangen ist, der hat 20 Jahre wahrgenommen, gedacht, dass der Pförtner ihn aus irgendeinem Grunde nicht mochte und hat dann eben, einfach eine Falschannahme, ist dieser Falschannahme gefolgt, ja, und wer weiß, Bitternis und Ärger und Irritation, was auch immer, und 20 Jahre lang für nichts sozusagen sich selber geärgert oder in die Irre führen gelassen. Und ja, nun ernsthaft, also der Teufel, der Satan, ist sehr trickreich und der versucht solche Sachen tatsächlich uns zu irritieren und vor allem unsere Gedanken. Er kann unsere Gedanken nicht lesen, aber er versucht uns zu beeinflussen, ja. Und sein Ziel ist es, unsere persönliche Beziehung, wir, die wir in Jesus Christus sind, zu beeinflussen, zu beeinträchtigen. Er kann diese Beziehung, die wir zu Jesus Christus haben als Reuegesünder, niemals irgendwie auseinander brechen, ja. Aber er kann uns wirklich stark beeinflussen. Und so ist eben diese Anekdote eben als Beispiel gedacht, dass es wirklich hilft, dass wir anderen Leuten Feinde lieben sozusagen, aber auch Leute vergeben. Ja? Vergebung ist so eine wichtige Sache. Und das ist eben, wenn Feindesliebe so dargestellt ist, wie Jesus Christus das sagt, dann ist es eben der Schutz, den er uns bietet vor dem Teufel, der versucht, uns in die Irre zu führen. Und das ist also schon eine Riesenhilfe. Also wahre Liebe, kann sich auf verschiedenste Weise dann in unseren Herzen Wurzeln schlagen, sozusagen, ja. Und wir können dann in unserer Beziehung zu Jesus Christus wachsen, tagtäglich in und durch dass wir die Bibel lesen. Und der Heilige Geist hilft uns dann. Und das geht auch nur in und durch unsere persönliche Beziehung durch Gottes Wort in der Bibel tagtäglich. Es gibt keinen anderen Weg, auch wenn das manche vielleicht sagen, dass es so sein könnte. Es ist nicht so, denn Jesus Christus ist der Einzige, der wieder auferstanden ist am dritten Tag. Und eben dadurch, durch seinen Tod am Kreuz, hat er eben Sünde, Tod und Teufel und auch das Böse ein für alle Mal besiegt und wird dieses dann vollenden, dann, wenn er zurückkommt am jüngsten Tag. Die Bibel sagt uns nicht, wann das ist, und wir sollen uns das darauf nicht fokussieren. Es geht immer um unsere Beziehung zu Jesus Christus, und also seid guten Mutes, geht immer wieder ins Wort und vor allem hier die Bergpredigt, hier in diesem Lukas-Evangelium im 6. Kapitel und auch Matthäus Kapitel 5 und 6, unglaublich praktische Hilfe für das tagtägliche Leben. Dafür sind wir Jesus Christus dankbar. Lieber Jesus, wir danken dir für die wahre Liebe, deine wahre Liebe, die du uns gibst. Wir sollen zwar vollkommen sein, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist unser Richtmaß. Du weißt, dass wir das nicht sein können. Ich weiß nicht, bis wir entweder gestorben sind oder am jüngsten Tag du zurückkehrst. Aber das ist das Richtmaß. Und es ist schon ziemlich hoch. Und deswegen brauchen wir deine Hilfe tagtäglich, dass wir wachsen in unserer persönlichen Beziehung mit dir. Und dass du uns hilfst, durch dein Wort, durch die Bibel, unser tagtägliches, gute, ruhige Zeit nehmen und uns Zeit nehmen. Also, dass wir durch das Wort wachsen tagtäglich. Und du uns dann hilfst, durch den Heiligen Geist, mehr und mehr so zu werden, wie du es möchtest. Und das wird zeitlebens nicht vollendet sein. Aber das ist eben wahre Liebe und das ist deine Liebe, die du uns geschenkt hast. Und wir danken dir für dein Wort. Und du bist das Wort, lieber Jesus. Wir danken dir und beten dies. In deinem geheiligten Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.